Ich möchte dieses Kapitel überschreiben mit der Überschrift Wir selbst. Entstanden sind wir durch das Gesetz der Auslese. Wir haben ausgelesen aus unserem Volk, aus dem Durchschnitt unseres Volkes. Dieses Volkes, das durch das Würfelspiel des Schicksals und der Geschichte entstanden ist in langen Urzeiten und Generationen und Jahrhunderten. Über das hinweggebraust sind fremde Völker und ihr Erbgut haben zurückgelassen. Und das eingeströmt sind fremde Blutskanäle. Und das trotzdem, trotz entsetzlichster Not und entsetzlicher Schicksalsschläge, doch in seinem Blutskern die Kraft gehabt hat, sich durchzusetzen und dieses ganze Volk mit seinem nordisch-felisch-germanischen Blut zu durchdrängen und zusammenzukitten. Dass man letzten Endes doch von einem deutschen Volke immer sprechen konnte und spricht. Aus diesem Volk, gemischt, vielfältig in seinen Erbanlagen, so wie es war, aus dem Zusammenbruch, in den Jahren des Freiheitskampfes, haben wir nun auszulesen begonnen. Bewusst ausgelesen, versucht auszulesen das nordisch-germanische Blut, den Blutsteil, von dem wir am meisten annehmen konnten, dass er der Träger der schöpferischen und hellischen, lebenserhaltenden Eigenschaften unseres Volkes ist. Wir sind, teils nach dem Äußeren, nach dem Erscheinungsbild gegangen und haben zum anderen Teil dann das Erscheinungsbild überprüft. Durch immer neue Forderungen, durch immer neue Proben, immer wieder körperlich und geistig, charakterlich und seelisch auf die Probe gestellt und immer wieder herausgesetzt, was nicht tauglich war. Gehen lassen, was nicht taugte, was nicht zu uns passte. Solange wir die Kraft hatten, haben und haben werden, solange wird dieser Orden gesund sein. Im Augenblick, wo wir dieses Gesetz, unsere Blutsgrundlage und das Gesetz der Auslese der Härte gegen uns selbst vergessen würden, in dem Augenblick, würden wir den Keim des Todes in uns haben und in dem Augenblick würden wir zu Ende gehen, wie jede menschliche Organisation, wie jede Blüte in dieser Welt einmal zu Ende geht. Dieses Erblühen und dieses Fruchttragen für unser Volk möglichst segensreich, möglichst lang und erschrecken Sie nicht, möglichst in die Jahrtausende gehen zu lassen, muss unser Bestreben sein. Muss unser inneres Gesetz sein. Und deswegen sind wir verpflichtet, wann wir auch zusammenkommen und was wir auch tun, uns unseres Grundgesetzes zu besinnen, Blut, Auslese, Härte. Das Gesetz der Natur ist eben so. Was hart ist, ist gut. Was kräftig ist, ist gut. Was aus dem Lebenskampf körperlich, willensmäßig, seelisch sich durchsetzt, das ist das Gute. Immer auf die Länge der Zeit gesehen. Selbstverständlich kann einmal, und das ist oft in der Geschichte geschehen, durch Betrug, durch Falschspiel einer an die Macht kommen, für die Natur und für das Erdenschicksal und Weltenschicksal spielt das keine Rolle. Dem Betrüger setzt die Realität, nämlich die Natur, setzt das Schicksal nach kürzester Zeit, immer in Menschen- und Weltenaltern, nicht in Menschen, sondern in Weltenaltern gerechnet, setzt sie wieder ab. Niemals uns selbst zu betrügen, sondern immer echt zu bleiben, das muss unser Bestreben sein. Das müssen wir jedem Jungen, jedem von uns selbst und jedem unserer Untergebenen immer wieder predigen und einflößen. Eines muss klar sein, Und eines möchte ich Ihnen heute schon sagen, im Augenblick, in dem der Krieg zu Ende ist, werden wir erst mit dem wirklichen Zusammenschmieden unseres Ordens, den wir in 10 Jahren angefangen haben, in dem wir 10 Jahre vor dem Krieg die ersten wichtigsten Grundsätze hineingesenkt haben und anerzogen haben, da werden wir erst richtig beginnen. Wir Alte, in dem Fall muss ich das von uns sagen, wir müssen das noch tun. Die 20 mühe- und arbeitsreichen Jahre nach dem Kriegsende, damit dann eine Tradition geschaffen ist von 30, 35, 40 Jahren vor einem Menschenalter, sodass dann nach geheiligten traditionellen Gesetzen und trotzdem immer jugendkräftig und revolutionär kräftig und wirksam dieser Orden in die Zukunft marschiert. Um die Aufgabe zu erfüllen, dem deutschen Volk, dem germanischen Volk, die dieses germanische Volk und dieses Europa zusammenbindende, zusammenhaltende Oberschicht zu geben, aus dem immer wieder die Köpfe, die das Volk braucht, in der Wirtschaft, im Bauerntum, als Soldaten, als Staatsmänner, als Politiker, als Techniker, um ihm immer wieder diese Köpfe schenken zu können. Um außerdem so kräftig und so stark, so lebensvoll zu sein, dass jede Generation bedenkenlos aus ihren Familien 2 und 3 Söhne auf dem Schlachtfeld opfern kann und trotzdem die Weitergabe des Blutstromes sichergestellt ist. Ich komme nun zu den wichtigsten Tugenden, die ich diesem Orden, dieser gesamten allgemeinen SS, denn das ist das Fundament des Ordens, vor Jahren zu predigen, einzuprägen, versucht, begonnen habe und die gerade jetzt im 5. Kriegsjahr von so ausschlaggebender Bedeutung und Wichtigkeit sind. Erstens die Treue. Wir haben, Gott sei Dank, in unseren Reihen von namhaften SS-Männern bisher keinen Fall gehabt, in dem einer untreu wurde. Eines sei hier die Richtlinie. Sollte einer je in ihrem Gesichtskreis dem Führer oder dem Reich untreu sein, auch nur in Gedanken, so haben sie dafür zu sorgen, dass dieser Mann aus dem Orden kommt, und wir werden dafür sorgen, dass er aus dem Leben kommt. Denn alles, das habe ich einmal bereits ausgesprochen und wiederhole es heute, alles kann verziehen werden auf dieser Welt. Aber eines für uns Germanen nicht, das ist die Untreue. Das ist die wäre unverzeihlich und ist unverzeihlich. Fälle wie der Fall eines Battaglio in Italien, die dürfen und werden sich in Deutschland nie ereignen. Der Name Badoglio wird in der Zukunft der Name für schlechte Hunde sein. Für vierbeinige, minderrassige Köter der Schimpfname, so wie im Altertum der Name Tersites der Schimpfname für Verräter war. Hier können wir nur etwas sagen und können es nur überall predigen. Zeige sich das deutsche Volk in jeder seiner Männer und seiner Frauen würdig durch eine unerhörte und unbedingte Treue, dass dieses deutsche Volk zur Zeit Adolf Hitlers leben durfte und dass dieser Führer erstanden ist und sein Leben voll Sorge, voll Verantwortung, voll Arbeit unserem deutschen germanischen Volk widmet. Die zweite Tugend, Gehorsam. Gehorsam wird im soldatischen Leben morgens, mittags und abends ausgesprochen. Der kleine Mann gehorcht auch immer. Oder meistens gehorcht er nicht, wird eingesperrt. Schwieriger ist die Frage des Gehorsams von den höheren Würdenträgern an. In Staat, Partei und Wehrmacht. Auch hier und da in der SS. Ich möchte hier etwas klar und eindeutig aussprechen. Wenn der kleine Mann gehorchen muss, ist es selbstverständlich. Noch selbstverständlich aber ist, dass alle großen Führer in der SS, das ganze Gruppenführerkorps, das Bild, das Vorbild des bedingungslosen Gehorsams ist. Es ist selbstverständlich, dass jeder von ihnen die Pflicht und die Verantwortung hat, wenn er glaubt, dass ein Befehl auf einer irrigen Erkenntnis des Vorgesetzten oder einer falschen Grundlage aufgebaut ist, dies zur Sprache zu bringen. Seine Gründe mannhaft und wahrhaft vorzutragen, von denen er überzeugt ist, dass sie dagegen sprechen. In dem Augenblick aber, in dem der betreffende Vorgesetzte oder in dem der Reichsführer SS, das kommt ja für das Gruppenführerkorps in den meisten Fällen in Frage, oder wenn gar der Führer einen Befehl uns gibt, entschieden hat und der Befehl ist gegeben, dann ist er durchzuführen, nicht nur dem Wort, dem Buchstaben nach, sondern dem Sinne nach, als getreuer Walter, als getreuer Vertreter der befehlsgebenden Gewalt. Auch wenn Sie zuerst glaubten oder noch glauben, das wäre richtig und das wäre nicht richtig oder es wäre sogar falsch, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder es glaubt einer, er kann es nicht verantworten, dann hat er das zu melden und hat dann auszuscheiden. Hat ehrlich zu melden, ich kann es nicht verantworten, ich bitte mich davon zu entbinden. Dann wird wohl in den meisten Fällen der Befehl kommen, Sie haben das doch durchzuführen. Oder man denkt, er ist mit den Nerven fertig, der ist schwach, kann man sagen, gut, gehen Sie in Pension. Befehle müssen aber heilig sein. Wenn die Generale gehorchen, dann gehorchen die Armeen von selbst. Diese Heiligkeit des Befehls ist umso wichtiger, je größer unser Territorium wird. Einen Befehl durchzudrücken in einem Kleindeutschland, das war gar nicht schwierig. Einen Befehl durchzudrücken, wenn wir, was ich die heilige Überzeugung habe, einmal Garnisonen am Ural haben, das ist schon wichtiger. Hier wird man die Durchführung eines Befehls nicht immer kontrollieren können. Die Kontrolle darf bei uns nicht und darf niemals wie in Russland der Kommissar sein, sondern dieser einzige Kommissar, den wir haben, muss das eigene Gewissen sein. Die Pflichttreue, die Treue der Gehorsam. Wenn Sie mit diesem Beispiel vorangehen, meine Herren, dann wird jeder Untergebene diesem Beispiel folgen. Sie werden aber niemals Gehorsam von Ihren Männern verlangen können, wenn Sie nicht denselben Gehorsam der Autorität über Ihnen geben. Und zwar bedingungslos und ohne Einschränkung. Ich komme zum dritten Punkt, Tapferkeit. Hier, glaube ich, brauchen wir bei uns am wenigsten mahnen. Denn tapfer sind unsere Führer und sind unsere Männer. Ich möchte Ihnen des Interesses halber ein Gegenbeispiel, ein Beispiel, wie es bei den Russen ist, einmal vorlesen und dazu einen Gedanken dazu sagen. Von einem estnischen Offizier, der mit seiner estnischen Kompanie von der Roten Armee mitgenommen und dem es gelungen war, dort zu fliehen, hörte ich folgende Begebenheit. Mein Truppenteil der Roten Armee hatte einen Angriff zu führen, der von den Deutschen abgeschlagen worden war. Daraufhin bestellte sich der Kommissar dieses Truppenteils die Offiziere zur Besprechung. Die Offiziere mussten in den Unterstand und sich in vorgeschriebener Haltung, also im Stillstehen, melden. Der Kommissar arbeitete ruhig weiter und ließ die Offiziere weiter stillstehen. Als einer unruhig zu werden und sich zu rühren begann, sah der Kommissar lediglich auf und fragte denselben, sie scheinen wohl müde zu werden. Daraufhin kam die Frage, hat einer der Herren zu dem Angriff etwas zu bemerken. Als nächstes kam die Antwort eines Offiziers, dass der Widerstand der Deutschen zu stark gewesen möglich wäre. Der Kommissar zog die Pistole, schoss den betreffenden Offizier nieder und fragte dann lediglich, hat doch einer der Herren zu dem Angriff etwas zu bemerken? Nach einer halben Stunde wurde wieder angegriffen. Sehen Sie, dass das Beispiel der Tapferkeit, das wir nicht haben wollen, das wir nicht brauchen. Der Kommissar, der uns den Angriff befiehlt, muss unsere eigene Tapferkeit, muss unsere eigene Treue und unser eigener Gehorsam sein. Das soll der himmelweite Unterschied sein. In unserem Reich leben wir nach unseren germanischen Gesetzen, von denen ein wunderschönes heißt, Ehre ist Zwang genug. Den fremden Völkern gegenüber wollen wir diese asiatischen Gesetze zur Anwendung bringen. Wir wollen das niemals durcheinander bringen. Haben wir einen unseres Blutes, einen gutrassigen Norweger oder Niederländer, dann können wir sein Herz nur nach unseren, nämlich nach seinen und unseren, nach unseren gesamtgermanischen Gesetzen gewinnen. Haben wir einen Russen, einen Slaven, blutlich gesehen vor uns, dann wollen wir niemals unsere heiligen Gesetze dort anwenden, sondern diese erprobten russischen Kommissarsgesetze. Bei dieser Tapferkeit möchte ich aber eine Seite anschneiden, die auch zur Tapferkeit gehört, die manchmal nicht so ganz in Ordnung ist, das ist die Zivilcourage. Ich kenne wirklich viele meiner besten SS-Führer, die besinnungslos und bedingungslos, ohne sich etwas zu denken, jedes Fort und jeden Bunker stürmen würden. Die aber, sagen wir beispielsweise, wenn sie einen Untergebenen abqualifizieren, ich glaube, ich habe mal schon taktlos die Sprache darauf gebracht in einer früheren Besprechung, einen Untergebenen abqualifizieren, das mir gegenüber tun. Dann aber, wenn die Versetzung kommt von dem, vorher nicht die Zivilcourage hatten, dem zu sagen, Sie Herr, ich habe Sie abqualifiziert, deswegen kommen Sie weg, sondern dann den erstaunten Mitteleuropäer machen und sagen, ist mir völlig unverständlich, wie Sie wegkommen, mein Lieber, was tut mir das aber leid, ich muss mal gleich mit denen in Berlin, der wieder so eine Schwannerei vom Personalhauptamt, die in Berlin natürlich am grünen Tisch die verlieren. Nein, meine Herren, ich werde in Zukunft, das habe ich glaube ich auch schon einmal gesagt, alle solche Leute Ihnen wieder den betreffenden Kommandeur zurückschicken. Wer sagt, ach, das war es ein Irrtum von Ihnen, die Abqualifikation war nicht richtig, dann wollen Sie, kriegen Sie diesen kostbaren Mitarbeiter sofort wieder zurück. Das ist nämlich auch ein Teil der Tapferkeit, nämlich die sogenannte Zivilcourage. Und die möchte ich auch meinem Führerkorps noch anerziehen. Da, wo sie noch nicht drin ist. Ein Teil der Tapferkeit ist auch der Glaube. Und hier, meine Gruppenführer, wollen wir uns von niemandem in der Welt übertreffen lassen. Der Glaube gewinnt die Schlachten und der Glaube schafft die Siege. Und Menschen, die pessimistisch sind oder den Glauben verlieren, die wollen wir in unseren Reihen nicht haben. Ganz gleich, wo der Einzelne auch ist. ist er irgendwo als Angehöriger der allgemeinen SS im Leben der Wirtschaft oder im Staat, ist er bei uns in der Waffen-SS, an der Front, da passiert es meistens nicht, oder in einem Stab an der Front, oder in einem Stab oder sonst irgendwo in der Etappe, oder in der Heimat, oder ist er in der Polizei, oder ist er in der Sicherheitspolizei, oder in der Ordnungspolizei, ist ganz gleichgültig wo. Leute, die so schwach sind, dass sie keinen Glauben mehr haben, die tun wir von uns weg. Die wollen wir nicht haben. Denn wer die Kraft nicht mehr zum Glauben hat, der soll auch bei uns nicht, in unseren Reihen mindestens nicht leben. Kommen wir zu einer vierten Tugend, die in Deutschland sehr selten ist, die Wahrhaftigkeit. Eines der größten Übel, das sich im Kriege verbreitet hat, ist die Unwahrheit bei den Meldungen, bei den Berichten, bei den Angaben, die von den ergebenen Stellen, Zivil, Staat, Partei und Wehrmacht an die vorgesetzten Stellen gemacht werden. Die Meldung oder Bericht ist die Grundlage für jeden Entschluss. Es ist wirklich so, dass man jetzt im Krieg in vielen Sparten annehmen kann, dass 95% aller Meldungen gelogen oder nur halb wahr sind oder halb richtig sind. Das geht an mit der Stärkemeldung. Ich nehme mal hier ein sehr alltägliches Beispiel. Wenn einer Nachersatz will, dann meldet er die Stärkemeldung, die Gefechtsstärke. Ist er noch schlauer, meldet er die Grabenstärke. Das sind nämlich noch weniger. Sagt, ich habe nur noch 200 Mann. Furchtbar, nur noch 200 Mann. Ist dann einer so schlau und sagt, gib mal deine Verpflegungsstärke her, dann fressen in dem Regiment 1300 Mann. Kann bloß sagen, merkwürdige Verhältnisse. Eigenartig. Bei euch sind 200 im Gefecht, 1100 sind hier der Schwanz von diesem kleinen Kopf. Eigenartig. Umgekehrt. Will einer Bewaffnung haben und sagt, ich habe eine Stärke, was weiß ich, von 3000 Mann. Und ich habe viel zu wenig Waffen. Ich brauche noch Fahrzeuge und Waffen. Oder will einer irgendwie, sagen wir mal, für seine Stellung Ausrüstung, Minen, Packs haben, dann wird die Stellung 25, 30, 35 Kilometer, dehnt sich wie ein Gummiband. Soll er die besetzen, dann wird seine, kommt darauf an, sagt man, also ihre Division ist ja so stark, sie können ja 25 Kilometer besetzen. Dann schrumpft die Division und sagt, ich kann bloß 7 Kilometer besetzen. Die berühmten Meldungen aus militärischen Gründen, wo es dann früher hieß, was, Sie wollen die Wirtschaft des deutschen Volkes schädigen? Sie sabotieren die Kriegswirtschaft? Wenn man irgendeinen Judenfirma schloss, einen Juden rausgrub, der also dem Herrn Zahlmeister so und so für Frau Zahlmeister ein Pelzmäntelchen stiftete, und für den Herrn, Kriegsrat, oder heißt man mal, ich nehme einen Titel, den es sonst nicht gibt, um niemanden zu beleidigen, für den ein paar nagelneue Stiefel machte, wenn man den dann 800 Juden, Weiber, Kinder raustat, sagt, ich muss melden, dass sie die Kriegsproduktion des deutschen Volkes entscheidend gestört haben. Oder, wenn ich mir manchmal Vorschläge für Beförderungen, Orden und Auszeichnungen ansehe, da gibt es überhaupt keine Tätigkeit, die nicht kriegsentscheidend ist. Es ist wirklich zum Staunen. Sehen Sie, ich glaube, wir müssen hier, wenn wir vor uns selber bestehen wollen, zu einer absoluten Ehrlichkeit kommen. Einer absoluten, uneingeschränkten Ehrlichkeit, sonst lässt sich nicht führen. Es lässt sich nicht führen, Wenn, sagen wir, jeder höhere SS- und Polizeiführer, wenn jeder Divisionskommandeur, jeder Korpskommandeur so und so viel vorhält. Wenn jeder für sich 500.000 Mann zu viel beansprucht. Bedenken Sie, heute bei 17 Divisionen, wenn jeder 1.000 Mann zu viel hat, ist eine Division für das deutsche Volk mehr. Wenn jeder bloß um 300 Autos in seiner Division zu viel hat, ist die Motorisierung von zwei neuen Divisionen. Das sind Dinge, die kann man nicht verantworten. Ich komme bei der Wahrhaftigkeit zu einem anderen Kapitel. Es muss im Krieg und im Frieden, vor allem aber wird das die Erziehung im Frieden beanspruchen, muss es so werden, dass wir SS-Männer keine schriftlichen Verträge mehr abschließen. Sondern dass bei uns, so wie es früher üblich war, das gegebene Wort, der Handschlag, den Vertrag bedeutet und dass der Handschlag eines SS-Mannes die Sicherheit, wenn es sein muss, für eine Million oder mehr ist. Es muss so werden, dass sprichwörtlich der Handschlag oder das gegebene Wort eines SS-Mannes sicherer ist wie die Hypothek auf dem größten. So muss das werden. Wenn wir Verträge schließen, dann müssen wir sie halten. Ich trete zum Beispiel bedingungslos dafür ein, wenn ich mit einem Agenten, selbst mit einem Subjekt, wenn ich mit dem einen Vertrag schließe, dann halte ich den Vertrag. Wenn ich ausschreibe, im Gouvernement, wer einen untergeschlüpften Juden einen versteckten Juden angibt, bekommt ein Drittel von dessen Vermögen. Da kommt es sehr oft vor, dass dann der Sekretär Huber oder Untersturmführer Huber plötzlich, der sonst also Autofahrten macht und im Frieden, wenn es ging, schnell ein neues Telefon bestellt und neue Bleistifte und was weiß ich, nie spart. Dann beginnt er fürs Deutsche Reich zu sparen. Sagt dieser Jude, der hat 12.000 Mark, sagen beispielsweise. Was, dann müsste ich diesem Polen 4.000 Mark geben? Nein, spare ich für Deutschland, der kriegt 400 Mark. Dann geht also ein kleiner Mann her und bricht das gegebene Wort einer Gesamtorganisation. Das sind Dinge, die müssen unmöglich sein. Wenn wir ein Wort geben, muss gehalten werden. Wenn der Reichsführer es ist, für seine Organisation irgendjemanden, was jetzt am Balkan sehr oft der Fall sein kann, Schutz zusagen, muss das gehalten werden. Wir müssen einen solchen Ruf der Vertragstreue in der ganzen Welt bekommen, gerade wir in der SS, dass wir damit für Deutschland die größten Werte, nämlich Glaubens- und Vertrauenswerte, erwerben. An uns werden viele herankommen, die an offizielle Stellen nicht herankommen. Und wenn wir mit ihnen einen Vertrag schließen, dass wir sagen, gut, du bist also ein Verschwörer gegen die Gruppe, jene Gruppe, da geht ja, es geht auf dem Balkan ja immer durcheinander. Das ist ja der Segen, wenn die einig wären, wäre es ja furchtbar. Im Kaukasus geht es durcheinander, in Russland geht es durcheinander. Wir können bloß auch eine Lehre immer dafür sorgen, dass unsere von uns besetzten und beherrschten Völker niemals einig werden. Nämlich einig sind es bloß gegen uns. Sodass sie immer uneinig bleiben. Wenn wir also einer Splittergruppe sagen, jawohl, die an uns herankommt, wir nehmen dich in unseren Schutz, dann ist es ausgeschlossen, dass irgendeiner in dieser SS oder in dieser Polizei in den Gesamtordner hergeht und das durchbricht. Sondern dieses Wort muss heilig sein. Gerechtigkeit. Meine Herren, es kommt mir sehr darauf an, dass diese Gerechtigkeit niemals eine Buchstabengerechtigkeit, sondern eine uneingeschränkte, dem wirklichen Sinn nach ist. Nicht dem Wort oder der Form nach. Die Gerechtigkeit sehe ich vor allem auch darin. Nun komme ich zu einer Frage, die auch bei uns nicht ganz in Ordnung ist. Ich lasse mir ja, wie Sie wissen, zum Leidwesen mancher, sehr viele Gerichtssachen vorlegen. Sehr viele. Jedes Urteil gegen einen SS-Führer oder Offizier, der Polizei, lasse ich mir vorlegen. Und da merke ich so manchmal, ach, da haben meine Herren Offiziere wieder mal untereinander gerichtet. Sie kennen ja das Sprichwort von der Krähe, die der anderen und so weiter. Man kennt die Gewohnheit, ein Offizier tut dem anderen nicht weh. Meine Herren, Deutschland könnte in dieser Beziehung insgesamt von der Tradition der preußischen, alten preußischen Armee lernen. Eine Organisation ist so lange gesund, als sie den bedingungslosen Drang und die unumstößliche Sitte hat, sich selbst zu reinigen. Wenn also ein Korps so erzogen und so geartet ist, dass es einem sagt, du hast das begangen, das hast du selbst zu melden. Oder, wenn es schlimmer ist, du hast das begangen, du hast das zu sühnen. Das muss der Gerechtigkeit halber bestraft werden. Du gehörst nicht in unsere Reihen herein. Oder, mindestens gehörst du so nicht herein, wenn, dann kannst du es jetzt im Krieg als gemeiner Mann wieder dienend dich wieder reinigen und wieder in die Emporarbeiten. Aber so gehörst du nicht herein. Dieser in der alten Armee unter, noch unter Wilhelm I. übliche, man kann wirklich nicht anders sagen, Drang der Reinigung der eigenen Reihen. Demgegenüber hat sich in ganz Deutschland, in allen Arten von Organisationen, ein Advokatendrang breit gemacht, wo nämlich nicht von Reinigung gar keine Rede mehr, von Ausstoßung irgendeines Subjektes gar keine Rede mehr, sondern jeder ist in dieser Gewerkschaft der Advokat des anderen. Nach dem Prinzip, man weiß nicht, vielleicht begehst du selber mal was, also bloß Vorsicht. Deckst du den, deckt er mich, ist doch eine großartige Einrichtung. Damit, meine Herren, kann man eine Zeit lang Geschichte fälschen, kann man eine Zeit lang wie ein Hochstapler weiter manipulieren. Eines Tages bricht eine solche Organisation. Wenn schwere Zeiten kommen und wenn der Druck des Schicksals kommt, bricht sie daran zusammen. Ich wünsche also, dass Sie als Gerichtsherren und Sie als das hohe Führerkorps der SS, dass Sie mir darüber wachen, dass nicht Dinge vertuscht werden, sondern dass wenn ein kleiner Mann und ein großer Mann in einem Prozess oder in einem Gerichtsfall auftauchen, dann wird nicht der Kleine bestraft und den Großen sagt, naja, der war nur am Rande, selbstverständlich nur, Offizier ist immer nur am Rande beteiligt in so einem Fall, sondern sagt, du hast den höheren Rang, du hast die höhere Einsicht und folglich wirst du höher und mehr bestraft. Der Kleine ist ein Mitläufer. Hätte er nämlich an seinem Vorgesetzten ein Beispiel gehabt, hätte er es nicht getan. Ich wünsche weiter noch etwas. Ich möchte klare Verantwortlichkeit. Das gehört auch zum Kapitel Wahrhaftigkeit. Mir wird es immer ganz übel, wenn ich so höre von, wer hat das entschieden? Ah, das so und so Ministerium. Ja, wer ist denn der Herr Ministerium? Oder, wer hat das entschieden? Ja, der so und so Hauptamt. Mich interessiert, ich bin nun mal so neugierig geboren, welcher Untersturmführer, Obersturmführer, Hauptsturmführer, wer in dem Hauptamt? Ist das der Herr Mayer, der Herr Huber? Es gibt nämlich sehr viele, die sagen, ich habe einen prima Chef. Mein Hauptamtschef, mein höheres Essenbar ist ja ein prima Mann, der hat so die Gewohnheit, anständig wie er ist, der deckt seine Untergebenen. Und dann sind so kleine Wichtel dann ungeheuer tapfer auf dem Buckel ihrer Vorgesetzten. Sagen, mein Alter, der tritt da schon in Kraft, für mich als schwerer Tiger tritt er da ins Gefecht und verteidigt mich dann beim Reichsführer. Es hat also das so und so Hauptamt, hat das und das entschieden. Nein, meine Herren, mich interessiert, ob das der Sturmanführer Meier oder Lehmann in dem Hauptamt war. Wenn die Entscheidung richtig ist, kann der Mann ja nur stolz sein, dass er nicht anonym da irgendwo im Hintergrund ist, denn wir wollen ja gar nicht, dass also nur wir Großen immer uns die Federn da anstecken, sonst wäre der kleine Mann. Außerdem hat das auch eine wirklich sehr positive Seite. Sie werden manchmal, Sie und ich, wir werden manchmal auf irgendeinen, der bisher nicht an das Rampenlicht gekommen ist, der nicht auffiel durch seine Tüchtigkeit, werden wir an manche herankommen und sagen, Donnerwetter, fabelhaft gesehen, der Mann. Der Bericht von einer prägnanten Kürze, der muss einen Mordsüberblick haben. Den Mann sehe ich mir einmal an. Dann werden wir manchen Kopf, den wir wirklich in unseren Reihen reichlich haben werden, den werden wir dadurch entdecken und wir werden froh sein, dass man dann einem Talent, vielleicht manchmal einem Genie, den Weg öffnen kann. Andersrum aber ist dieser Entschluss oder diese Entscheidung falsch, dann wünsche ich nicht, dass aus lauter Ritterlichkeit der betreffende höhere Kommandeur dann diesen kleinen Unsinn deckt und dann vielleicht in manchen Fall mit seinem Kameraden von dem anderen Oberabschnitt oder mit seinem Kameraden von einem anderen Hauptamt einen Mordskampf aufführt, weil er sagt, Kompetenz ist ganz wurscht, wenn es auch ein Unsinn ist, aber mein Hauptamt hat den Unsinn gemacht. Folglich wird der verteidigt. Ich wünsche auch, meine Herren, auch wenn es anderen Dienststellen gegenüber ist, das glaube ich, kann ich von mir sagen, da gehe ich wirklich mit gutem Beispiel voran. Wenn ich Unrecht habe, dann sage ich, dass ich Unrecht gehabt habe. Herrgott, so klein darf doch unsere Autorität nicht sein, dass wir das nicht eingestehen können. Wir haben alle so wahnsinnig viel zu arbeiten, dass bei Hunderten von Entscheidungen ein gewisser Prozentsatz unrichtiger, nicht ganz durchdachter, nicht zu Ende gekochter Entscheidungen da sein wird. Das ist menschlich. Aber mir ist lieber, es wird entschieden, es wird gehandelt, als es macht eine laute 5 ganz richtige Entscheidungen, während ein anderer 100 Entscheidungen macht, von denen nur 5 falsch sind, aber 95 richtig. Allerdings, das kann passieren. Also gestehe ich doch das ein, verfechte doch nicht für Deutschland einen Unsinn weiter, sondern sage, jawohl, haben wir uns geirrt, das ist falsch, das wird gebessert. Oder wird ohne irgendeinen Ansehensverlust, wird das zurückgenommen. Ich möchte aber, dass bei uns, und da wollen wir ja auch mit gutem Beispiel vorangehen, ich habe das ja auch im Ministerium angeordnet, es soll der Einzelne namentlich, wir sind ja keine Aktiengesellschaft, das hat sich so durch die Juden so eingebürgert, dass also die GmbH so und so, die macht was, und die AG, kein Mensch weiß, wer ist Herr AG, wer ist denn das, welcher Jud steckt dahinter? Und ich wünsche kein Herrenministerium, sondern ich wünsche Regierungsräte, Oberregierungsräte, Sekretäre und so weiter. Und bei uns wünsche ich SS-Führer, Untersturmführer, wenn er klug ist, gerne, Standartenführer. Aber die möchte ich gerne mal namentlich kennen und das bitte führen wir mal ein. Anonymitäten, die wollen wir ausschalten. Klare Verantwortung und das, was ich tue, verantworte ich. Dazu müssen wir schon den kleinsten Unterscharführer erziehen, erst recht die höhere Führerschaft. Ich komme zu einem fünften Punkt. Heiligkeit des Eigentums, Ehrlichkeit, Redlichkeit. Ich muss sagen, das ist ein Fragenkomplex, der in Deutschland sehr betrüblich ist. Wir sind, wenn ich jetzt das in den geschlossenen Saal sage, so ist es für diesen kleinen Kreis bestimmt, wir sind ein sehr korruptes Volk geworden. Ein absolut, sprechen wir es ruhig, deutlich aus, ein korruptes, verstohlenes Volk. Dabei dürfen wir müssen das erkennen, das braucht man aber auch nun nicht wieder ganz tief, weltschmerzlich, tragisch nehmen. Viele sagen, ja, sehen Sie mal, die Finnen, das ist ein ehrliches Volk. Jawohl. Wenn Sie warum die ehrlich sind, auch nicht deswegen, nur weil aus lauter Lauterkeit und aus lauter, also fantastischen inneren Anlagen, sondern die hatten Gesetze, wo den Leuten 300 Jahre hindurch, wenn einer eine Finnmark oder was stahl, die Hand abgehackt wurde. Das tat so weh und war so unangenehm, dass allmählich das Volk ehrlich wurde. neben der Erziehung. Wir werden das nun nicht machen, aber, meine Herren, wir müssen uns darüber klar sein, immer zunächst beginnen bei uns selbst. Wenn wir nicht jedem Anfang einer Korruption in unseren Reihen bedingungslos, uneingeschränkt, ohne Wenn und Aber entgegentreten, sie barbarisch verfolgen, einen Mann degradieren, aus Amt und Würden bringen, ihn bloßstellen vor seinen Untergebenen, dann werden wir diese Pest genannt Korruption, auch in unseren Reihen, sie ist doch nicht schlimm, aber dann werden wir dieser Pest nicht Herr werden. Dabei ist das, was eigentlich Korruption ist, bei uns in unseren SS-Reihen nicht schlimm. Die kleinen Dinge, also mal etwas organisieren, einmal dort, nehmen Sie mal den ganzen Osten. Alle die Dinge, an die man nicht mehr denkt. Wenn, also irgendeine Familie wohnt im Osten. Nun hat man Arbeitspersonal in reichen Mengen. Man holt sich den Russen, man holt sich jenen Russen, die Russen und so weiter. Ist ja herrlich, ist ja wunderbar. Frau Gemahlin kocht nicht mehr, tut nichts mehr. Kein Teppich wird mehr geklopft. Wozu? Wir sind doch ein Herrenvolk. Wer zahlt denn die Russen? Wären die nicht besser angewendet, wenn man sie in eine Munitionsfabrik stecken würde? Früher war das, wenn in einer Übergangszeit, wie die Konzentrationslager in einem Vakuum waren, bis Obergruppe für Pol sie bekam. Eike war ja ins Feld gegangen, die Befehlsverhältnisse waren keine klaren, man konnte sich nicht richtig drum kümmern. Da war es ja auch in den Konzentrationslagern. Die ganzen Familien, die hatten da einen Häftling, dort einen Häftling, da war einer, die hatten auf einmal neue Möbel und was weiß ich was alles. Wir haben hier noch Restbestände an alten Fällen. Und diese Restbestände, die werden wir gerichtlich klären bis zum letzten Punkt. Gnadenlos, aber ohne jede Gnade. Denn auch solche Dinge, auch die Arbeitskraft beanspruchen, ist ein Diebstahl. Wenn sie einem nicht zusteht, wenn sie nicht lebensnotwendig ist. Heute kann 100 Mann an falschen Stellen, bloß für solche Bequemlichkeiten angewendet, sind ein Verlust für die Rüstung. Darüber hinaus aber ist selbstverständlich diese ganze Frage des Besorgens. Ich weiß, das ist ein absoluter Notstand. Seit dem Jahr 36, 37 haben wir nicht alle Bedarfswaren, die das menschliche Herz begehrt und die man gerne hat, ob es sich um Seide handelt, ob es sich um Strümpfe handelt, Schokolade, Kaffee und so weiter. Was eben das menschliche Herz gerne hat, die haben wir nicht in Deutschland in genügender Menge. Damit kommen unklare Verhältnisse. Wir wollen hier keine Scharfrichter sein. Kommen unklare Verhältnisse, kann man das kaufen, kann man es nicht kaufen, kann man es einen Überpreis kaufen in Frankreich, in Belgien oder sonst irgendwo. Das sind die Dinge, die selbstverständlich die Erziehung schwer machen. Deswegen rühre ich auch diese strittigen Fragen, wo mancher sich gar nichts Böses dabei denkt. Die rühre ich jetzt in der Notzeit nicht an. Ich kündige bloß heute schon an, dass in dem Augenblick, wo wir normale Verhältnisse bekommen in Deutschland, nach dem Krieg, ich in den Dingen den allerschärfsten Maßstab, der überhaupt denkbar ist, anlegen lasse. Wenn wir das dann 20 Friedensjahre hindurch tun, werden wir der Zukunft eine tadellose Auffassung der Erziehung in all diesen Fragen mitgeben. Eins möchte ich hier noch erwähnen. Es ist in meinen Augen selbstverständlich, dass je älter der alte Kämpfer ist, je länger er für die Bewegung gekämpft hat, dass er umso mehr verpflichtet ist, sich anständig aufzuführen. In allen Dingen. Wenn mir dann einer kommt und sagt, tja, das ist doch ein alter Kämpfer, dann muss ich sagen, Herr, erlauben Sie, haben wir deswegen eigentlich für dieses Dritte Reich gekämpft, dass es dann selber mit dem Mittel und mit der Axt totschlagen, dieses Dritte Reich, dass wir selber den Respekt, den das Volk vor uns hatte, noch hat, dass sie den Respekt selber gewaltsam umbringen? Gerade der alte Nazi, wenn sich verfehlt, wird herangekriegt und büßt, sühnt oder, wenn die Fälle ganz schlimm sind, sühnt er mit seinem Leben. Da können wir nicht Rücksicht nehmen, wenn wir einen zur Strafe bringen und den anderen das mitteilen, retten wir 99 andere. Wenn wir aber einen das durch die Finger sehen, sagen, alter Nazi, alter SS-Führer, Führer kann man doch nicht verurteilen, dann werden die nächsten 99 in demselben Fall schuldig. Und allmählich erstickt eine ganze Organisation daran. Kameradschaft. Kameradschaft wird ebenfalls sehr oft ausgesprochen. Sie ist im Ganzen bei uns sehr gut, besonders bei der Fronttruppe. Ich möchte Sie aber gerade, wenn ich von Kameradschaft spreche, um eines bitten. Vermeiden Sie im ganzen Führerkorps und vermeiden Sie unter sich jeden Streit. Streit ist unfruchtbar. Meinungsverschiedenheiten sind fruchtbar, wenn sie sachlich ausgetragen werden. Streit, Zank, Verärgerung, Stunk sind unfruchtbar und lähmen die Arbeitskraft. Sie kosten Nerven, die wir dem Vaterlande schuldig sind, Nervenkraft, die wir für andere Dinge verbrauchen müssen, nämlich für die Pflicht, und sind negativ. Ich darf vielleicht auch eine Bitte hier aussprechen, dass Streit zwischen höheren Führern ja meistens auf meinem Rücken ausgetragen wird. In manchen Fällen spielt dann der Reichsführer SS, der spielt dann den Briefboten, weil die beiden Herren ja nicht miteinander verkehren können. Dann schreibt der dem Reichsführer einen Brief, der andere schreibt einen Brief und der Reichsführer hat dann die Aufgabe, dem Herrn was zu schreiben, dem und so weiter. Es wäre eine Porto-Ersparen, es wäre einfach und würde mir auch mehr Zeit sparen, wenn die Herren das gleich miteinander täten, sich zusammensetzen würden. In vielen, allermeisten Fällen ist es so, wenn eine Aussprache stattfindet, man sich die Zeit dazu nimmt, kommen die Dinge aus der Welt. Wenn man sich die Zeit nicht nimmt, sagt er, ich habe eben keine Zeit, ich kann den Nachmittag, ich kann mit dem nicht zusammenkommen. Außerdem, schwierige Frage, kommt der zu mir, komme ich zu ihm, treffen uns an einem neutralen Platz, am besten an irgendeiner Eiche oder sonst wo, nicht wahr? Ja, nein, darüber kann man sich nicht einigen, sind doch Prestigefragen, Mensch hat doch einen Prestige, besonders wenn es um seine eigene Person geht, und dann spricht man sich nicht aus. Sich aber dann viele Wochen, Monate, Jahre, dann Briefe zu schreiben, sich jedes Mal zu ärgern, drauf zu warten, bis der andere wieder was macht, dann kommt so irgendein kleiner Wicht, der sagt, ich habe eine prima Nummer bei meinem Alten, wenn ich jetzt sage, der andere war wieder böse, dann sagt er, das ist ein Vertreter meiner Interessen, das ist ein braver Untersturmführer, das ist so der Richtige. Ich möchte Ihnen etwas sagen, hüte man sich vor diesen, vor solchen Untergebenen, hüte man sich vor solchen Begeistern. Hüten Sie sich überhaupt vor jedem oder hüten wir uns insgesamt vor all den Menschen, die Streit anfachen und nicht innerhalb von deutschen Menschen zur Versöhnung reden. Alle die da billige Lorbeeren als besonders tapfere Vertreter ihres Ministeriums, ihres Referates, ihrer Abteilung, da Lorbeeren ernten, das sind Leute, die würde man am allerbesten ganz schnell aus dem Amt heraustun, wegen Streitsucht und charakterlicher Unzulänglichkeit. Diese Dinge wollen wir auch, das möchte ich Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen, die wollen wir aus unserem gesamten Führerkorps möglichst ausmerzen. Verantwortungsfreudigkeit, darüber habe ich, das habe ich schon gestreift. In diesem Krieg werden Situationen kommen, wo wir eine ungeheure Verantwortungsfreudigkeit haben müssen. Nicht, was ich vorher sagte, dass die Verantwortung klar sein muss, die einzelne Person dahinter stehen muss und nicht eine Anonymität, sondern ich meine jetzt den anderen Teil der Verantwortung, nämlich die Freudigkeit, eine Verantwortung zu übernehmen. Auch, meine Herren, wenn einen das gerade nichts angeht. Ich möchte hier etwas noch sagen, das ist die berühmte Frage der Kompetenzen. Unser Freund Obergruppenführer Wolf Der hat in Italien jetzt etwas mit den dortigen Dienststellen etwas Wunderbares eingeführt, weil die Italiener sagen, kompetent ist der, der was erreicht. Das ist nämlich richtig. Es gibt nämlich Männer, die sagen, lieber erreichen wir etwas nicht. Ich bin zwar zuständig dafür, ich kann aber mit dem Verhandlungspartner, der mag mich nicht, mir schlägt das ab. Ein anderer Verhandlungspartner, der ist zwar nicht kompetent, der würde das erreichen. Nämlich, der ist, glaube ich, befreundet mit dem. Der darf nicht verhandeln. Lieber erreicht er etwas nicht von dem kompetenten Mann, als dass es von einem unkompetenten Mann erreicht wird. Ich glaube, Sie haben nicht verstanden, wie ich das meine. Sehen Sie, hier müssen wir großzügig bis dort hinaus sein. Die Hauptsache ist, es wird etwas erreicht. Die Hauptsache ist, ja auch draußen, eine Höhe, die maßgeblich ist, wird genommen. Ob nun dafür die 995. Division zuständig ist oder die 998. Und die Hauptsache, es wird genommen und dann kann man sagen, schön, dann nehmt ihr, sie gehört in euren Streifen rein, wir haben es euch erobert, jetzt nehmt sie, seid so freundlich, behaltet sie, lasst es nicht gleich wieder her, damit wir es nicht nochmal nehmen müssen. Aber was für Deutschland, was für die SS notwendig ist zu erreichen, wer es erreichen kann und wer es durchsetzen kann, der hat es durchzusetzen, und hat hier verantwortungsfreudig bis zum allerletzten zu sein. Vom Fleiß möchte ich auch ein Wort sprechen. Bringen wir all unseren Männern etwas bei, heute im Krieg, später im Frieden, dass Arbeit nicht schändet. Es ist ja sehr vielfach der Fall, dass in dem Moment, wo einer, sagen wir mal, unter Scharführer ist, kann er selbstverständlich keinen Koffer tragen. Oder er kann das oder jenes, er kann nur zur Beaufsichtigung dort stehen. Das ist nun mal so. Es ist natürlich auch viel, zum Beispiel viel besser, wenn ein Führer mit seiner Frau geht. Er kann in Uniform doch kein Paket tragen, das muss nicht die Frau. Wir sind ja so fast wie im Orient ist das. Ne, wo haben, vielleicht führen wir noch mal ein, dass die dann drei Schritte hinter ihm gehen muss und das Paket tragen. Das sind ganz uralte, ganz regelrechte Ansichten. Ich möchte die bei uns nicht eingebürgert wissen. Und möchte eine Devise einmal für uns ausgeben, dass für Männer und Frauen dieses Ordens, dieser Sittengemeinschaft der SS, Arbeit, Arbeit, Arbeit groß geschrieben ist, dass keine Arbeit, die für Deutschland ist, sei sie mit Hack und Spaten oder sei sie mit der Feder, sei sie in der Landwirtschaft, sei sie in einer Wohnung, sei sie in einer Werkstatt, sei es mit dem Schwert, sei es mit dem Pflug, keine Arbeit schändet. Und ich möchte heute schon voraussagen, ich bin der ketzerischen Ansicht, dass wir Gott sei Dank nach dem Krieg ein armes Volk sein werden. Ich finde das geradezu beglückend. Nämlich wenn wir reich und wohlhabend wären, wäre es mit uns wahrscheinlich nicht zum Aushalten. Wir würden uns vor lauter Großkotzigkeit würden wir uns überschlagen. Wir würden vor Größenwahn nicht wissen, wohin. Sondern ich hoffe und glaube, ich glaube es wirklich aus Überzeugung, weil der Krieg sehr viel Geld kostet, was wir ja alles aus uns heraus finanzieren. Ich glaube, wir werden ein armes Volk sein. Damit werden wir zur Arbeit wiederkommen. Wir müssen bloß verhindern, dass dann jeder sagt, Dienstmädchen, nein, kann ein Deutscher nicht. Da muss eine Fremde her. Dass wir dann wie die alten Römer selig uns ein Sklavenvolk anschaffen und mit denen uns dann rassisch verderben. Alles große Fragen, die mich heute schon viel, viel mehr manchmal drücken und viel, viel mehr mich bewegen, wie manche Frage in diesem Krieg. Den Krieg müssen wir bis zu Ende durchstehen, wir gewinnen ihn ja. Wir brauchen bloß keine Fehler machen. Die anderen Fragen, den Frieden zu gewinnen, das Volk wieder einzufangen, es entspannen zu lassen nach dem Krieg, aber dann sofort wieder an die Arbeit zu bringen, es zu erziehen, das wird manchmal viel, viel schwerer sein. Ich glaube, wie gesagt, das Ende des Krieges wird ein nicht verarmtes, aber armes deutsches Volk sehen, das sehr viel zahlen muss, sehr viel arbeiten muss. Und ich hoffe, dass wir dann nicht die Gelegenheit haben, so reich zu sein, dass wir nur Fleisch fressen, bis uns die Zähne ausfallen und ähnliche Ernährungstorheiten machen, sondern dass alle die Dinge durch das Leben geregelt werden. Ebenso wie ich glaube, dass aus dem Unheil des Bombenkrieges doch eine Auflockerung der Großstädte kommt und wir vom gütigen Herrgott etwas auf das Land hinausgetrieben werden. Und mancher sagt, na, auf dem Land ist doch gar nicht so schlecht. Ich habe eine Ziege, der andere hat ein Schweinchen, sehr reelle Grundlagen. Wir haben ein paar Kartoffeln und außerdem kriegen wir nicht so viel aufs Dach. Ist für die nächste Zukunft auch ganz gut. Das Geld, um die Städte abzureißen, hätten wir nie aufwenden können. Jetzt hat das Schicksal sie abgerissen und wir werden sie dann wahrscheinlich vernünftig und aufgelockert aufbauen. Ich glaube, wenn wir das rechtzeitig erkennen und von vornherein mit der Erziehung, überall, wo sie als Kommandeure das entdecken, eingreifen und wirklich alle diese, ich muss schon sagen, militärisch-spielerischen Untugend, dass eben ein Unterscharführer nicht arbeiten kann, dass er das nicht kann. Das geht ja so weit bei unseren Divisionen, Gott sei Dank nicht, dass der Soldat sich nicht eingräbt. Ein Herrenvolk gräbt eben nicht. Es lässt sich totschießen. Ja? Aber es gräbt nicht. Dass alle diese Dinge bei uns möglichst radikal ausgerottet und abgewöhnt werden. Alkohol, das wissen Sie, und da glaube ich, brauchen wir kein Wort darüber zu verlieren. Wir können es uns nicht leisten, bei den Hunderttausenden von Menschen, die wir durch den Krieg verlieren, moralisch nun Menschen zu verlieren, die sich im Alkohol verlieren und daran kaputt gehen. Auch hier ist die größte Strenge die beste Kameradschaft, die Sie Ihren Untergebenen widmen können. Die größte und unbarmherzigste Strenge. Dinge, die im Alkohol geschehen, werden doppelt so hoch bestraft. Führer, die Alkoholsaufereien zulassen, wenn die Untergebenen einer Kompanie das machen, strafe ich den Kompaniechef mit. Ich darf bitten, dass das überall so durchgeführt wird. Nun die praktischen Aufgaben und damit komme ich zum Schluss. Die praktischen Aufgaben, ich sagte Ihnen schon, wenn ich bei mir anfange, die Aufgaben, die ich im Reichsministerium des Innern sehe, Stärkung der Reichsgewalt und Sicherung der Stimmung und Sicherung der Haltung im Innern. Für uns auf dem Gebiet der Waffen-SS Neuaufstellungen, Ausbildung von Führern und Unterführern im rechten Maß. Denn ich sehe etwas kommen, dass wir mehr und mehr in fremde Volkstümer hereingreifen müssen, hereingreifen werden und dafür dann Führer und Unterführer brauchen. Diese Neuaufstellungen, die werden im ersten Teil in der Gewinnung der Menschen eine Aufgabe des SS-Hauptamtes sein, im zweiten Teil in der Aufstellung, Ausbildung, Ausrüstung eine Aufgabe des Führungshauptamtes. Vermehrung, ein weiteres Kapitel, das trifft vor allem unseren Obergruppenführer Polen, noch Vermehrung, Verstärkung unserer Rüstungsarbeiten und Rüstungsbestrebungen. Die Ordnungspolizei, Auskämmung im Osten, denn hier werden durch die Verminderung des Gebietes, auch wenn wir das jetzige Gebiet stärker belegen, mindestens Kräfte an Gendarmerie und Kräfte an Stäben frei. Nahe und bedingungsloses Auskämmen, es werden viele weinen, das macht aber nichts, geweint wird sehr viel. Damit können wir wieder Kräfte sparen, denn wir brauchen in diesem unruhigen Europa da und dort Eingreifreserven. Die Arbeitersicherheitspolizei wird an Bedeutung zunehmen, denn der Nerven- und psychologische Krieg wird im 5. und 6. Kriegsjahr seine Höhe erreichen. Für die höheren SS- und Polizeiführer sehe ich an praktischen Aufgaben vor allem einen Auftrag. Der gilt nun zugleich für die Hauptamtschefs und für die höheren SS- und Polizeiführer. Der höhere SS- und Polizeiführer ist für mich der Vertreter des Reichsführers SS in seinem Gebiet. Wehe, wenn die SS und Polizei aus auseinanderfielen oder wenn die Hauptämter in falsch verstandenen Vertretung ihrer Aufgaben, die gut gemeint ist, sagen würden, hier, es gibt eine Sparte, noch eine Sparte, noch eine Sparte, noch eine Sparte. Ich habe einen Befehlsweg bis nach unten. Ich habe einen bis nach unten. Ich habe einen. Das würde, ich muss wirklich sagen, ich glaube, an dem Tag, wo mich einer über den Haufen schießt, das Ende der SS sein. Es muss so sein und muss so werden, dass auch der 10. Reichsführer SS diesen Orden SS mit seinen Sparten, Gesamtgrundlage allgemein SS, Waffen-SS, Ordnungspolizei, Sicherheitspolizei, die ganze Wirtschaftsverwaltung, die Schulung, weltanschauliche Erziehung, die ganze Sippenpflege, dass das ein Block, ein Chor, ein Orden ist. Wehe, wenn wir das nicht zusammenbringen. Wehe, wenn die einzelnen Hauptämter, die einzelnen Chefs ihre Aufgabe hier falsch sehen würden. Sie glaubten nämlich dann, etwas Gutes zu tun und sie würden einen Spatenstich zum Ende tun. Wir sind gut vorangekommen auf dem Weg der Zusammenschmelzung. In den harten Kämpfen ist aus den verschiedenen Divisionen, den verschiedenen Teilen, aus denen die Waffen-SS sich bildete, Leibstandarte, Verfügungstruppe, Totenkopfverbände, dann germanische SS, ist jetzt gerade in diesem Jahr in den bittersten Stunden und bittersten Kämpfen die Waffen-SS zusammengeschmolzen. Wie jetzt unsere Divisionen, Reich, Totenkopf, Kavallerie-Division, Wiking, beisammen waren, da wusste gerade in den letzten Wochen jeder, neben mir ist Wiking, neben mir ist Reich, neben mir ist Totenkopf. Gott sei Dank, da kann uns nichts passieren. Und so wie es innerhalb der Waffen-SS warten sein musste, so ist nun allmählich das Zusammenschmelzen von Ordnungs- und Sicherheitspolizei, allgemeine SS, Waffen-SS. Es geschieht auf dem Gebiet der Personalien, auf dem Gebiet der Ergänzung, auf dem Gebiet der Schulung, auf dem Gebiet der Wirtschaft, auf dem Gebiet des Ärztewesens. Ich tue hier immer etwas dazu. Immer wieder wird ein Band herumgeschlungen, um dieses Bündel Teile, um das zusammenwachsen zu lassen, bis ein Baum daraus wird. Wehe, wenn das einmal sich lösen würde, dann würde alles, seien Sie überzeugt, in kurzer Generation und in weniger Zeit in eine alte Bedeutungslosigkeit zurücksinken. Man könnte sagen, es wäre nicht schade, wenn es eben nicht lebenswert ist, soll es aufhören. Das ist richtig. Ich möchte auch nie etwas erhalten wissen, auch wenn es meine, unsere und so teure SS ist, wenn es nicht lebenswert ist. Ich glaube bloß, dass es wir vor Deutschland und vor Germanien nicht verantworten könnten. Denn dieses germanische Reich braucht diesen Orden der SS. Mindestens für die nächsten Jahrhunderte. Dann wird sicherlich in Hunderten, in 1000, in 2000 Jahren, wird einmal eine andere Form wieder gefunden werden, wenn wir zu Ende sind, wird irgendein Recht mit ein paar Grundgedanken von uns, der wird sich durchretten, durchhalten, aus dem wird wieder ein Pflänzlein entstehen, genau wie wir aus der Germanenzeit, aus Ritterzeit, aus Feenorganisation, aus der preußischen Armee, da und dort eine Fackel Lichtes übernommen haben und nun die Träger sind und daraus ein großes Licht angezündet haben. Genauso wird das später sein. Heute, glaube ich, könnten wir es uns nicht leisten, dass dieser SS etwas zustieße. Und deswegen lege ich Ihnen allen ans Herz, Ihnen, meine Hauptamtschefs, meinen höheren SS- und Polizeiführer und diesem ganzen Gruppenführerkorps, der höchsten Stufe dieser Hierarchie, dieses Ordens der SS. Seht immer das Ganze, Seht immer den Gesamtorden, seht niemals eure Sparte, seht niemals euren Oberabschnitt, sondern seht immer die SS, darüber das Germanische Reich und darüber unseren Führer, der dieses Reich geschaffen hat und schafft. Die Einigkeit, die in Deutschland wichtiger denn je ist, auch wenn wir uns über den oder jenen einmal ärgern mögen, die möge uns heiliges Gebot sein. Die restlose Einigkeit mit der Partei, mit allen Institutionen der Partei, erfreulicherweise auch heute mit der SA, der neue Stabschef Schettmann sieht auch auf seiner Seite das als seine wichtigste Aufgabe an, zwischen diesen alten Gliederungen der Partei Friede und Eintracht herzustellen. Die Einigkeit mit der Wehrmacht. Wir wissen, dass wir als politische Soldaten dort drüben in den verschiedenen Teilen der Wehrmacht manches veraltet, nicht schön, nicht richtig finden. Sehen Sie immer das Positive und sehen Sie eine Aufgabe, Menschen zu gewinnen, um Prediger zu sein. Sehen Sie nicht primär das Negative, was Ihnen nicht gefällt, sondern versuchen Sie die Menschen, die vielfach danach dürsten, etwas zu hören. Über den Sinn dieses Krieges und die Aufgabe, die sie haben, über die ganzen Rassefragen, wo wir sagen können, wir sind so glücklich, das alles zu wissen. Deswegen haben wir die Festigkeit, deswegen sind wir krisenfest. Geben Sie sich die Mühe, das zu vermitteln und das weiter zu verbreiten. Jeden Kompaniechef, den Sie diese Gedanken von uns vermitteln, den machen Sie fest und dessen Kompanie machen Sie fest. Jeden Divisionskommandeur, den Sie nicht abstoßen oder beleidigen, sondern den Sie dafür gewinnen, der wird ein bedingungsloser, harter Kämpfer dieses Krieges sein. Und er führt 15.000 oder 20.000 Mann. Seine Front wird dann halten, denn das Herz hält die Front. Nicht der Leib und nicht das Gewehr, nicht die Kanone, das Herz muss die Kanone bedienen. Für den nächsten Ring einen Punkt will ich auch noch erwähnen. Wir haben bereits sehr stark ausgekämpft. Wo wir noch einen Mann entbehren können, wollen wir ihn heraustun. Ich habe doch nach langen Zögern und langen Versuchen, habe ich zugestimmt, dass der Obergruppenführer Sachs, der mit diesem Plan an mich herantrat, eine Schule in Oberenheim, nämlich eine SS-Helferinnen, Kriegshelferinnen- und Helferinnen-Schule aufgemacht hat. Ich muss sagen, auch diese jüngste Institution der SS ist bis jetzt erfreulich angelaufen, erfreulich geworden. Ich habe es mir hier zur Aufgabe gesetzt, wir müssen doch zu einer Form kommen können, die weder Kommiss noch Belustigungsinstitution ist. Es muss doch dem deutschen Volk mit all seinen Werten doch gelingen, eine ähnliche Institution ins Leben zu rufen, wie die Finnen es mit ihren Lottas ins Leben gerufen haben. Was man nicht durch Zwang, auch nicht durch Zapfenstreich, Ausgehverbot und was weiß ich sonst für Verbote erreichen kann, sondern durch Ehre. Durch Erwachrufen des Ehrgefühls, durch Aussuchen dieser Mädchen, dass wirklich die Wertvollsten hereinkommen. Hier, meine Herren, Obergruppenführer und Gruppenführer, sehe ich Ihre Aufgabe, dass jeder von Ihnen, so wie wir früher Männer für die Waffen-SS geworben haben, Junker für unsere Führerlaufbahn, dass jeder von Ihnen sich bemüht, das oder jenes wertvolle junge Mädel aus seiner Bekanntschaft, aus seiner Verwandtschaft hier hereinzuschicken. So wie es unser Kamerad und Freund Waldeck vorbildlich mit seiner Tochter und jetzt auch mit seiner zweiten Tochter getan hat und tun wird. Das bitte ich und muss sagen, der beste Oberabschnitt, der hier mitgeholfen hat, ist der Oberabschnitt von Hoffmann in Südwest. Wir erreichen nämlich damit eines, jedes Mädchen, das wir einstellen können, wird einen Mann ersetzen. Der oder jene Unfug, der bei den einzelnen Dienststellen stur wie nun einmal Soldaten und SS-Männer sind, dann angefangen wird. An einer Dienststelle wurde zum Beispiel jetzt, hat ein Kommandeur gesagt, ich lasse nun SS-Männer durch diese Mädchen im Nachrichtendienst als Nachrichtenhelfer ausbilden und dann schicke ich die Mädchen weg, nämlich ich will keine Mädchen bei mir. Das ist natürlich nicht ganz der Sinn, sondern der Sinn ist ja umgekehrt, dass wir nämlich Mädchen hintun und die Männer raustun. Aber das wird sich zurechtziehen. Insgesamt, glaube ich, wird es sich gut einleben und ich bitte hier, dass Sie Ihre ganze Ritterlichkeit, den ganzen Gerechtigkeitssinn, die ganze Fürsorge diesen Mädels angedeihen lassen und dass Sie bei aller Großzügigkeit, die wirklich sonst in unseren Reihen offen gelassen ist, dafür sorgen, dass diese Institution tabu ist. Hier verstehe ich keinen Spaß. Denn das sollen die Töchter, das sind die Töchter von uns, das sind die Schwestern von vielen SS-Männern und das sollen Bräute und Frauen für unsere jungen SS-Männer und Führer in der Zukunft sein. Ich sagte den Mädels, wie ich einmal bei ihnen war, es darf nicht so sein, dass ein Mann, der so ein Mädchen heiraten will, dann erfährt, ja, die war Helferin. Sagt, um Gottes Willen, kommt gar nicht in Frage. Sondern es muss so sein, dass ein Mann, der ein Mädel heiraten will, wenn der erfährt, die war SS-Helferin, dann sagt, die kann ich heiraten, die ist in Ordnung. So muss das sein, so müssen die Mädchen sich halten und so müsst ihr Kommandeure dafür sorgen. Und in euren eigenen, bei euren eigenen Untergebenen das durchsetzen. Die allernächste Zukunft wird, glaube ich, sehr schwere Belastungen bringen. Wir werden einen harten Winter, ein hartes Frühjahr vor uns haben. Der Ansturm im Osten wird ein unerhörter bitterer sein. Der Partisanenkrieg wird zunehmen. Sobald es irgendwie die Witterung erlaubt, werden Landungen, Luftangriffe von Seiten der Engländer und der Amerikaner ebenfalls zunehmen. In diesem Winter wird es aufstehen, stehen, glauben, zurückschlagen, kämpfen, niemals nachgeben, darauf wird es ankommen. Insgesamt müssen wir eine Erkenntnis, was das Ende und das Gewinnen eines Krieges anlangt, in uns aufnehmen. Ein Krieg muss geistig, willensmäßig, seelisch gewonnen werden. Dann ist die körperliche, leibliche, materielle Gewinnung nur eine Folgeerscheinung. Nur derjenige, der kapituliert, der also sagt, ich habe den Glauben und den Willen zum Widerstand nicht mehr, der verliert. Der legt nämlich die Waffe nieder. Derjenige, der stur bis zum Letzten, bis eine Stunde nach Friedensschluss schwicht und steht, der hat gewonnen. Und hier wollen wir unseren ganzen Dickkopf, den wir haben, durch den wir uns absolut auszeichnen, unsere ganze Zähigkeit, Hartnäckigkeit und Sturheit, die wollen wir hier einmal hinstellen. Wir wollen einmal den Engländern, Amerikanern und den russischen Untermenschen, den wollen wir zeigen, wir sind härter. Wir, gerade wir, die SS, wir werden diejenigen sein, die immer stehen. Wir werden auch diejenigen sein, die auch im 5. und 6. Kriegsjahr mit guter Stimmung, nicht mit Leichenvitamine, die mit Humor, die mit Willen und Auftrieb immer wieder antreten, wann die Gelegenheit zum Antreten gegeben ist. Wenn wir das tun, dann werden so und so viele ein Beispiel sich an uns nehmen und werden es auch tun. Letzten Endes müssen wir alle den Willen haben, wir haben ihn. Wenn an irgendeiner Stelle einer nicht mehr mittun will in Deutschland, das könnte einmal bei einer Belastung kommen, dann wird der kühl und nüchtern umgebracht. Lieber stellen wir so und so viele an die Wand, als dass an irgendeiner Stelle ein Bruch entsteht. Wenn wir seelisch, willensmäßig, geistig in Ordnung sind, dann werden wir diesen Krieg nach den Gesetzen der Geschichte und nach den Gesetzen der Natur als höherer menschlicher Wert, als höherer rassischer Wert, als höherer und kräftiger Wert in dieser Natur werden wir ihn gewinnen. Und dann, wenn der Krieg gewonnen ist, dann sagte ich Ihnen schon, dann beginnt unsere Arbeit. Ich sage Ihnen heute schon voraus, denn ich weiß nicht, wann der Krieg zu Ende ist. Das kann einmal plötzlich sein, das kann lang dauern, das wissen wir nicht. Das sehen wir ja dann. Ich sage Ihnen heute schon voraus, wenn da plötzlich einmal Waffenstillstand und Friede ausbricht, stellen Sie auch alle Ihre Kommandeure, Ihre Chefs, Ihre SS-Führer, alle darauf ein, dann glaube ich ja niemand, dass er nun in den Schlaf des Gerechten verfallen kann. Dann, meine Herren, werden wir erst munter werden. Nämlich dann verfallen so und so viele andere in diesen Schlaf. Ich werde die ganze SS so wecken, so prima wach halten, dann wird sofort an den Aufbau in Deutschland der allgemeine SS wieder gegangen. Dann wird sofort die germanische Arbeit, die dann nämlich, dann ist die Ernte in die Scheuer einzufahren, dann wird die begonnen. Dann werden wir sofort dort die Jahrgänge durch Gesetz einziehen. Dann werden wir sofort unsere ganzen Verbände der Waffen-SS in allerbeste Form bringen. In allerbeste, in Ausrüstung, in Ausbildung. Dann wird weiter geübt in diesem ersten halben Jahr nach dem Krieg, als ob am nächsten Tag der Großangriff beginne. Es wird sehr maßgeblich sein, nämlich wenn man bei den Friedensverhandlungen oder bei den Waffenstillstandsverhandlungen, wenn dann Deutschland eine operative Reserve, ein operatives Gewicht von 20 oder 25 oder 30 intakten SS-Divisionen hat. Das wird das Schwergewicht immer sein. Wir werden dann fähig sein, wenn der Friede endgültig ist, an unsere große Zukunftsarbeit zu gehen. Zielung, die Ordensgesetze der SS, den Jungen anzuerziehen, dann, was ich für das Leben unseres Volkes unumgänglich halte, den Begriff Ahnen, Enkel und Zukunft nicht beizubringen, sondern als Wesensteil von uns, von jedem Einzelnen von uns zu schaffen und zu schöpfen, damit wir selbstverständlich, ohne dass darüber gesprochen wird, ohne dass wir mit Prämien oder ähnlichen materiellen Dingen nur glauben, Kinder bekommen zu können, dass wir selbstverständlich aus diesem Orden, aus dieser rassischen Oberschicht des germanischen Volkes, die reichste, zahlreichste Zukunft und Nachzucht haben. Dass wir dann in 20, 30 Jahren wirklich die Führungsschicht für ganz Europa stellen können. Dass wir dann, wenn wir zusammen, wir SS zusammen mit den Bauern, zusammen mit unserem Freund Backe, die Siedlung im Osten betreiben, großzügig, ohne jede Hemmung, ohne jedes Fragen, nach irgendwelchen Althergebrachten, mit einem Schwung oder einem revolutionären Drang, sodass wir wirklich in 20 Jahren die Volkstumsgrenze um 500 Kilometer nach dem Osten herausschieben. Dann, dass wir für alle Zukunft, das ist das, was ich den Führer gebeten habe, heute schon, als Vorrecht für die SS, wenn wir bis Ende des Krieges unsere Aufgabe und unsere Pflicht erfüllt haben, als Vorrecht bekommen, dass die SS immer die äußerste deutsche germanische Ostgrenze hat. Dass wir die Wehrgrenze haben. Ich glaube, es ist das einzige Vorrecht, wo wir keinen Konkurrenten haben. Ich glaube, es streitet uns gar niemand ab. Wo wir in der Lage sind, dann jeden jungen Jahrgang in den Waffen praktisch zu üben, dem Osten unsere Gesetze aufzudiktieren, vorzubrechen, Stück für Stück uns vorzufressen bis zum Ural. Und ich hoffe, dass unsere Generation das noch schafft, dass jeder Jahrgang im Osten gekämpft hat, dass jede Division von uns jedes zweite, dritte Jahr ihren Winter im Osten zubringt, dass wir niemals verweichlichen, dass wir niemals Uniformträger bekommen, die zu uns kommen, weil das vornehm ist, weil der schwarze Rock im Frieden natürlich sehr anziehend sein wird. Sondern dass jeder weiß, wenn ich zu denen gehe, ist die Möglichkeit, dass mein Sohn oder dass er selber, dass er totgeschossen wird. Und es ist, er hat verbrieft, dass er als Rekrut jedes zweite Jahr nicht in Berlin tanzt oder in München Fasching mitmacht, sondern dass er in einen eiskalten Winter an der Ostgrenze herauskommt. Dass wir dann damit eine gesunde Auslese für alle Zukunft haben. Dass wir dann damit die Voraussetzungen schaffen, dass das gesamte germanische Volk, dass dieses gesamte von uns, dem germanischen Volk, geleitete, geordnete und geführte Europa seinen Schicksalskampf in Generationen, Jahrzehnten, wir wissen es nicht, wann das ist, mit einem bestimmt wieder vorbrechenden Asien dann bestehen kann. Dass dann, wenn auf der anderen Seite 1 bis 1,5 Milliarden Masse Mensch antritt, wohlgeordnet, hart ausgebildet, mit einem Vorfeld bis zum Ural oder über den Ural dann hinaus in 100 Jahren, ein germanisches Volk, von dann, wie ich hoffe, 250 bis 300 Millionen mit anderen europäischen Völkern einer Gesamtzahl von 600, 700 Millionen antritt und seinen Lebenskampf besteht. Wehe, wenn dieses germanische Volk ihn nicht bestehen würde. Es wäre das Ende der Schönheit und der Kultur, der schöpferischen Kraft dieser Erde. Das ist die ferne Zukunft. Für die fechten wir, verpflichtet, das Erbe unserer Ahnen weiterzugeben. In die ferne Zukunft sehen wir, weil wir sie wissen, deswegen tun wir fanatischer denn je, gläubiger denn je, tapferer, gehorsamer und anständiger denn je unsere Pflicht und wollen würdig sein, dass wir des Führers Adolf Hitler, erste SS-Männer, in der langen, vor uns stehenden Geschichte des germanischen Volkes sein. Und nun gedenken wir dieses Führers. Unser Führer Adolf Hitler, der uns das germanische Reich schenken und in die germanische Zukunft führen wird. Unser Führer Adolf Hitler, Sieg! Sieg! Sieg!